Verweilen wir noch einen Augenblick bei der Ausscheltung Petrus. In der geschilderten Situation war eine solche Zurechtweisung in allerschärfster Form unvermeidbar und unbedingt notwendig. Denn was Petrus hier unternahm, sein Versuch, Jesus von seiner göttlichen Mission des leidenden Messias, des Menschensohnes abzulenken, musste nicht nur dem Versucher Petrus, sondern allen Jüngern als die ungeheuerlichste Versündigung bewusst gemacht werden. Wie kann Jesus das ihm von Gott aufgetragene Erlösungswerk vollbringen, wenn er nicht für die Sünden der Welt viel leiden, wenn er nicht zur Errettung der Menschheit sein Blut vergießen soll? Schon einmal hatte ein Versucher, der Satan in eigener Person, Jesus durch Versprechung aller Macht und Herrlichkeit dieser Welt seiner leidenden Heilandsaufgabe entfremden wollen. Markus berichtet nur mit dürren Worten, Jesus sei vom Satan versucht worden. Er setzt also voraus, dass seine Leser von den einzelnen Etappen der Versuchung bereits Kenntnis besitzen. Nun musste auch dem neuen Versucher Petrus das Satanische solcher Einstellung mit schärfsten Worten zum Bewusstsein geführt werden. Diese Zurechtweisung soll also nicht als Abkanzlung des Jünger Petrus gedacht und empfunden werden, sie ist gemeint als notwendige Belehrung der gesamten Jüngerschaft über die wahre Natur und Aufgabe des Messiastum Jesu. Der kanonische Markus-Evangelist hatte gar keine Ursache, an der harten Zurechtweisung des Petrus Anstoß zu nehmen. Im Gegenteil, diese Szene mit eben diesem satanischen Höhepunkt musste in das Evangelium hinein, der Sache, das heißt des Dogmas wegen. Und das Scheltwort ist darum auch niemals aus diesem Evangelium entfernt worden. Übrigens soll doch nach Hirsch der erste Erzähler, von dem diese Szene herrührt, niemand anders gewesen sein als Petrus. So hätte also Petrus selbst seine kräftige Satansrüge völlig unbekümmert der Nachwelt überliefert. Wir wenden uns nun dem eigentlichen Schichtenthema wieder zu. Hirsch hält also die Szene von Caesarea Philippi als historisch und lässt sie daher vom ersten Erzähler, Markus dem Ersten, herrühren. Unser Kritiker empfand beim Überdenken dieser Erzählung, dass hier mit dem Petrusbekenntnis ein Angelpunkt des öffentlichen Lebens Jesu sichtbar werde. Dies ist der Moment, in welchem Jesus sich zum ersten Mal den Jüngern als Christus, als Menschensohn offenbart. Es lässt sich nicht leugnen, dass man die Erzählung in dieser Bedeutung des Erstmaligen verstehen kann, wenn auch nicht verstehen muss. Aber es steht dieser Interpretation ein Hindernis im Wege. Im Markus-Evangelium ist nämlich vorher schon im Munde Jesu die Rede vom Menschensohn. Und zwar gibt Jesu bereits in diesen Fällen zu verstehen, dass er dieser Menschensohn sei. Wie reimt sich die frühere Offenbarung mit der Erstmaligkeit solcher Offenbarung in der Geschichte von Caesarea? Als Schichtenscheider ist hier Hirsch um eine Erklärung nicht verlegen. Selbstverständlich müssen die früheren Fälle aufs Konto der Gemeindelegende gesetzt werden. Fragt man warum, so antwortet Hirsch etwas unwillig, dass aber die früheren Ausnahmen erst durch Eingriff in den ersten Erzähler entstanden sein können, sollte sich von selbst verstehen. Ein höchst merkwürdiges Argument. Da wir nicht schichtensüchtig sind, so versteht sich solche Annahme für uns gar nicht von selbst. Wir müssen vielmehr auf einen Beweis bestehen. Wenn Hirsch darauf antwortet, in Markus dem Ersten wird sonst die strenge Regel befolgt, dass Jesus erst nach dem Petrusbekenntnis mehr im vertrauten Jüngerkreise und nur im Zusammenhang mit dem Leidensgeheimnis vom Menschensohn spricht, so verfehlt dieser suggestive Hinweis auf die Schicht Markus des Ersten völlig seinen Beweiszweck. Die strenge Regel hat nämlich nicht im Objekt, im Text ihren Ursprungsort, sondern im Subjekt, im Analytiker Hirsch. Denn Hirsch setzt hier wieder einmal voraus, was er erst noch beweisen muss, dass es wirklich Schichten im Markus-Evangelium gibt. Hirsch fühlt, dass er trotz der Selbstverständlichkeit einen wirklichen Beweis für die Behauptung schuldig ist, dass die vor dem Petrusbekenntnis liegenden Menschensohnstellen nicht dem ursprünglichen Bestande des Evangeliums angehören. Mit literarkritischer Analyse des Textes sollen wir davon überzeugt werden, und diese Stichprobe aufs methodische Exempel wollen wir uns nicht entgehen lassen. Die eine betreffende Stelle steht in Markus 2,10 und handelt von der Vollmacht des Menschensohnes, auf Erden Sünden zu vergeben. Diese Stelle soll eingeschoben sein. Warum? Der Vers ist eine grammatische Verlegenheit, er steht hart im Zusammenhange. Nun kann und soll nicht bestritten werden, dass der Zusammenhang unbeholfen wirkt, aber haben wir nicht schon ein Dutzendmal darauf hingewiesen, dass der eine kanonische Verfasser des Markus-Evangeliums, ein einfacher Volkserzähler, prinzipiell ungeschickt schriftstellert, in Sonderheit holprige Zusammenhänge herstellt? Muss denn noch einmal gesagt werden, dass hier, wie an allen anderen Punkten, mit einer Verschiebung der Schwierigkeiten nichts gewonnen ist? Dass es nur Willkür ist, einem zweiten oder dritten Autor das aufzubürden, wovon man den ersten entlasten will? Ein erster Verfasser wird ja nur herbeigezaubert, herbeigezwungen, konstruiert, erfunden, einzig aus einem bestimmten Wunsche heraus, nämlich um einen ursprünglichen Erzähler zur Hand zu bekommen, der noch nicht von der Legendensucht befallen ist. Ebenso werden spätere Erzähler nur herbeigezwungen, um ihnen alles Legendäre aufpacken zu können. Wirklich gegeben, vorhanden, greifbar ist aber bloß der eine Verfasser, der kanonische Evangelist Markus. Alle Unstimmigkeiten, Widersprüche, harten Übergänge fallen diesem einen gegebenen Schriftsteller zur Last, der erwiesenermaßen ein volkstümlich ungeschickter Autor ist. Kurz und gut, den harten Zusammenhang an dieser Stelle als einen Beweis für Schichtenbildung anzusehen, ist bare Willkür. Hirsch führt für seine These noch eine zweite Begründung an, diese fußt darauf, dass an dieser frühen Stelle tatsächlich erstmalig im Evangelium das geheimnisvolle Wort Menschensohn fällt. Der Kritiker erklärt hierzu, die Beziehung auf die Vollmacht des Menschensohnes ohne jede Vorbereitung wäre den Hörern gegenüber eine Sinnlosigkeit gewesen. Das scheint einzuleuchten. Jesus hätte doch wohl in Wirklichkeit nicht urplötzlich, nicht erstmalig vom Menschensohne geredet, ohne seine Zuhörer vorher über die Bedeutung dieser Bezeichnung aufzuklären. Nehmen wir daher ruhig einmal an, dieser Menschensohnsatz sei tatsächlich vom ersten Erzähler noch nicht niedergeschrieben worden, er rühre also von dritter Hand her. Dann, gerade dann, ergibt sich bezüglich der ganzen Szene, Markus 2,5 und folgende, eine andere, noch größere Sinnlosigkeit. Und zwar entsteht die neue Sinnlosigkeit ausgerechnet durch das Fehlen der Menschensohnstelle. Vergegenwärtigen wir uns die frühe Szene, um die es sich handelt. Jesus wird gebeten, einen Gelähmten zu heilen. Statt die Bitte um Heilung sofort zu erfüllen, unternimmt Jesus eine ganz andere, eine ganz unvorhergesehene, eine geradezu ungeheuerliche Handlung. Er setzt sich an Gottes Stelle und verkündet dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Was in den Augen der Versammelten nur Gott allein vollbringen kann, das maßt sich hier ein Mensch, dieser Mann aus Nazareth, an. Es ist kein Wunder, dass die umherstehenden Schriftgelehrten solche Anmaßung als Gotteslästerung empfinden. Fehlt nun die Menschensohnstelle, wie Hirsch will, so entsteht die Sinnlosigkeit, dass den Zuhörern nicht nur völlig unvorbereitet etwas Ungeheuerliches und Unglaubliches vorgetragen wird, sondern dass es auch im Verlaufe der ganzen Szene kein Wort der Aufklärung von Seiten Jesu verlautet, wieso er, gerade er, berechtigt und bevollmächtigt sei, Sünden zu vergeben.